Migranten muslimischer Herkunft. Eine Zuwanderungs- und Integrationsproblematik, die der Rede wert ist und sich nicht mit der Zeit automatisch erledigt, gibt es heute in Deutschland ausschließlich mit Migranten aus der Türkei, Afrika, Nah- und Mittelost, die zu mehr als 95% muslimischen Glaubens sind. Die Integrationspolitik ist aber gegenüber diesem Sachverhalt weitgehend blind, wie der im Auftrag der Bundesregierung erstellte Bericht »Integration in Deutschland« belegt. In dem umfangreichen Indikatorenwerk wird ausschließlich auf die Gesamtheit der Menschen mit Integrationshintergrund geblickt. Aussagen zu Bildung, Arbeitsmarkt, Transferabhängigkeit, Kriminalität werden nicht nach Herkunftsregionen bzw. Volksgruppen differenziert. Dieser Mangel an Differenzierung war offenbar beabsichtigt. Denn eine Diskussion darüber, ob kulturelle Unterschiede zwischen den Migrantengruppen Integrationswillen und Integrationsfähigkeit beeinflussen, war politisch nicht gewünscht. Der Integrationsbericht 2009 der Bundesregierung benennt Probleme generell nur sehr zaghaft und tendenziell verharmlosend. Besonders deutlich zeigt sich dies bei den Aussagen zur Abhängigkeit von Migration und Sozialtransfers sowie Kriminalität. Völlig konturlos werden diese Aussagen, weil sie stets auf die Migrationsbevölkerung insgesamt abheben und nicht nach Gruppen differenzieren. Es fehlen auch Aussagen zur unterschiedlichen Fruchtbarkeit der verschiedenen Migrantengruppen und den damit verbundenen demografischen Implikationen. Laut Mikrozensus 2007 leben in Deutschland 15,4 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Davon entfallen auf Bürger der EU 3,7 Millionen, auf die Herkunftsgebiete Bosnien und Herzegowina, Türkei, Nahe und Mittlerer Osten sowie Afrika 4,0 Millionen. Die Migranten aus diesen Herkunftsgebieten werden im Folgenden muslimische Migranten genannt. Sicher gibt es unter ihnen auch einige mit christlichem oder anderem religiösen Hintergrund, aber diese fallen kaum ins Gewicht und verändern den statistischen Ausweis der Integrationsproblematik zudem durchweg in eine günstige Richtung, weil Christen und Juden aus diesen Gebieten stets ein überdurchschnittliches Integrationsverhalten zeigen. 4,6 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund können im Mikrozensus wegen inkonsistenter oder fehlender Angaben nicht einer bestimmten regionalen Herkunft zugerechnet werden. Geht man davon aus, dass beim Mikrozensus die Quote der fehlerhaften oder fehlenden Angaben über alle Menschen mit Migrationshintergrund gleichmäßig streut, dann bedeutet dies, dass die Zahl der muslimischen Migranten tatsächlich um 43% höher ist, also bei rund 5,7 Millionen liegt. Die sehr hohe Kinderzahl in dieser Gruppe deutet aber darauf hin, dass unter den Migranten mit fehlenden oder inkonsistenten Angaben Muslime überdurchschnittlich stark vertreten sind. Die Zahl der muslimischen Migranten in Deutschland könnte also auch 6 bis 7 Millionen betragen. Das mittlere Alter der muslimischen Migranten liegt unter 30 Jahren, während das mittlere Alter der autochthonen deutschen Bevölkerung etwa 45 Jahre beträgt. Der Anteil der Muslime an der Bevölkerung unter 15 Jahren liegt heute bereits bei 10%, ihr Geburtenanteil noch deutlich höher. Vergleiche Tabelle 8.8. Berücksichtigt man die Zuordnungsproblematik, erhöhen sich die Zahlen entsprechend. Von den gut 15 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland stammen also 25 bis 45% aus muslimischen Ländern. Auf diese Gruppe sind aber 70 bis 80% aller Probleme von Migranten in den Bereichen Bildung, Arbeitsmarkt, Transferleistungen und Kriminalität zurückzuführen. Das unterschiedslose Zusammenwerfen aller Migranten in der Berichterstattung der Bundesregierung, die im Kapitel 3 aufgeführten Zahlen des Berlin-Instituts zeigen, dass es auch anders geht, erweist sich hier als irreführend. Denn es übertreibt die Probleme der erfolgreicheren Gruppen unter den Migranten, beziehungsweise unterstellt dort Probleme, wo gar keine sind. Gleichzeitig verharmlost die Darstellung die spezifischen Integrationsprobleme, die es mit der Migration aus muslimischen Ländern gibt. Weit ausgeprägter noch als andere Migrantengruppen haben Muslime in Deutschland eine unterdurchschnittliche Beteiligung am Arbeitsmarkt, unterdurchschnittliche Erfolge im Bildungswesen und eine überdurchschnittliche Quote von Transferleistungsempfängern sowie eine überdurchschnittliche Beteiligung an der Gewaltkriminalität. Die Hoffnung, dass die an Bildung, Auftreten auf dem Arbeitsmarkt und Sprache gemessene Integration der muslimischen Migranten mit den Jahren Fortschritte macht, hat sich kaum erfüllt. Integrationsgrad und Bereitschaft scheinen im Gegenteil vielfach eher zu sinken. Ursachen dafür sind die unzureichenden Erfolge der Muslime im Bildungs- und Beschäftigungssystem, der ganz erhebliche Familiennachzug von Heiratspartnern aus den Heimatländern, aber auch eine starke Fixierung auf die heimatliche Kultur. Um das Jahr 1950 lebten praktisch keine Muslime in Westeuropa. Um das Jahr 1970 waren es etwa 2 Millionen, im Wesentlichen Algerier in Frankreich, Pakistani in England und Türken in Deutschland. Heute beträgt ihre Zahl 15 bis 20 Millionen und sie wächst weiter schnell. Dieses Wachstum trifft überall in Europa auf eine, in unterschiedlichem Maße, aber doch durchweg alternde und schrumpfende einheimische Bevölkerung.